Abschnitt 17 aus Armadale, erster Band von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 11. Kapitel, Teil 1. Den letzten Worten der Erzählung Midwinters, die wir im vorigen Kapitel berichtet haben, folgte ein kurzes Schweigen. Dann verließ Midwinter den Fenstersitz und kam mit dem Briefe aus Wildbad in der Hand an den Tisch zurück. »Das Bekenntnis meines Vaters hat Ihnen gesagt, wer ich bin, und das meinige, welch ein Leben ich geführt habe«, sagte er zu Mr. Brock, ohne den Sitz anzunehmen, den der Pfarrer ihm mit der Hand andeutete. »Als ich um Erlaubnis bat, in dies Zimmer kommen zu dürfen, versprach ich, mir durch ein offenes Geständnis die Brust zu erleichtern. Habe ich Wort gehalten?« »Es unterliegt dies keinem Zweifel«, erwiderte Mr. Brock. »Sie haben Ihr Anrecht an mein Zutrauen und meine Teilnahme dargetan, und ich würde in der Tat ein gefühlloser Mensch sein, wenn ich, nachdem ich die Geschichte Ihrer Jugend gehört, für Alans Freund nicht etwas von Alans Freundschaft fühlte.« »Ich danke Ihnen, Sir«, sagte Midwinter einfach und ernst. Dann setzte er sich zum ersten Male Mr. Brock gegenüber an den Tisch. »In wenigen Stunden werden Sie diesen Ort verlassen haben«, fuhr er fort. »Falls ich dazu beitragen kann, dass Sie denselben mit beruhigtem Gemüte verlassen, so will ich dies tun. Wir haben noch mehr miteinander zu sprechen. Meine zukünftigen Beziehungen zu Mr. Armadale sind noch nicht festgestellt worden«, und die ernste Frage, die in dem Briefe meines Vaters aufgeworfen wird, ist noch nicht von uns in Erwägung gezogen worden. Er schwieg und blickte mit einer momentanen Ungeduld auf die im Morgengrauen noch immer auf dem Tische brennende Kerze. Der Kampf mit vollkommener Fassung zu sprechen und seine eigenen Gefühle in stoischem Gleichmut außer Betracht zu lassen, wurde ihm offenbar immer schwerer und schwerer. »Sie werden vielleicht schneller zu einer Entscheidung kommen«, fuhr er fort, »wenn ich Ihnen erzähle, in welcher Weise ich, nachdem ich diesen Brief gelesen und mich hinreichend gesammelt hatte, um überhaupt wieder denken zu können in Bezug auf die Namensgemeinschaft zwischen mir und Mr. Armadale gegen Letzteren zu handeln, beschloss.« Er hielt inne und warf abermals einen ungeduldigen Blick auf die Kerze. »Wollen Sie die seltsame Grille eines seltsamen Menschen entschuldigen?«, frug er mit einem matten Lächeln. »Ich möchte das Licht auslöschen. Ich möchte von dem neuen Gegenstande bei neuem Lichte reden.« Bei diesen Worten löschte er die Kerze aus und ließ das erste zarte Morgenlicht ins Zimmer strömen. »Ich muss Sie nochmals um Ihre Geduld bitten«, fuhr er fort, »indem ich wieder auf einen Augenblick zu mir selbst und meinen Verhältnissen zurückkehre. Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass mein Stiefvater einige Jahre, nachdem ich die Schule in Schottland verlassen, Versuche machte, mich wiederzufinden. Er tat diesen Schritt nicht etwa aus persönlicher Besorgnis oder Teilnahme für mich, sondern ganz einfach als Agent der Administratoren des Vermögens meines Vaters. Diese hatten zur Zeit der Emanzipation der Sklaven und des Ruins aller westindischen Besitzungen nach ihrem besten Dafürhalten die Güter auf der Insel Barbados um den Preis verkauft, den sie eben für dieselben erhalten konnten. Nachdem sie den Erlös angelegt, waren sie verpflichtet, eine jährliche Summe für meine Erziehung auszusetzen, und diese Verantwortlichkeit nötigte sie zu dem Versuche, meine Spur zu entdecken, der, wie Sie bereits wissen, ein fruchtloser war. Ein wenig später wurde ich, wie ich seitdem erfahren habe, durch eine Zeitungsannonce, die mir niemals zu Gesicht gekommen ist, aufgerufen, und noch später, als ich 21 Jahre alt war, erschien eine zweite Annonce in der Zeitung, welche ich selbst gelesen habe und die eine Belohnung für den Nachweis meines Todes bot. Falls ich am Leben war, hatte ich, sobald ich mündig geworden, Ansprüche an die Hälfte des Erlöses aus den verkauften Gütern. War ich aber tot, so fiel das Ganze meiner Mutter zu. Ich ging zu den Advokaten und erfuhr von diesen, was ich ihnen soeben mitgeteilt habe. Nach einigen Schwierigkeiten, meine Identität zu beweisen und nach einer Zusammenkunft mit meinem Stiefvater und einem Gruße von meiner Mutter, der uns hoffnungsloser denn je voneinander getrennt hat, wurden meine Rechte anerkannt und das Geld ist jetzt für mich unter dem Namen, der wirklich der meinige ist, in Staatspapieren angelegt. Mr. Brock rückte begierig näher an den Tisch. Er sah, dass der Sprechende sich jetzt dem Ende näherte. »Zweimal des Jahres«, fuhr Midwinter fort, »bin ich genötigt, meinen eigenen Namen zu unterzeichnen, um mein Einkommen zu erhalten. Zu allen anderen Zeiten und unter allen anderen Umständen darf ich unter jedem mir beliebigen Namen meine Identität verbergen. Mr. Armadale machte meine Bekanntschaft als Osias Midwinter, und als Osias Midwinter soll er mich bis zum letzten Tage meines Lebens kennen. Welcher Art der Erfolg dieser Unterredung immer sei, ob ich ihr Vertrauen gewinne oder verliere, so dürfen Sie sich wenigstens einer Sache versichert halten. Ihr Zögling soll nie das grässliche Geheimnis erfahren, welches ich Ihnen anvertraut habe. Dies ist kein außerordentlicher Entschluss, denn es kostet mich, wie Sie bereits wissen, keine besondere Überwindung, meinen angenommenen Namen beizubehalten. Andererseits liegt in diesem Verfahren durchaus nichts Ruhmwürdiges. Dasselbe ist die ganz natürliche Folge der Dankbarkeit eines erkenntlichen Mannes. Überlegen Sie sich die Verhältnisse, Sir, und lassen Sie mein persönliches Grauen vor einer Offenbarung derselben gegen Mr. Armadale außer Frage. Falls die Geschichte der Namen je erzählt wird, so kann dieselbe nicht auf die Enthüllung des Verbrechens meines Vaters beschränkt bleiben. Es würde die Mitteilung der Geschichte von Mrs. Armadales Heirat bedingen. Ich habe Ihren Sohn von ihr reden hören. Ich weiß, wie sehr er ihr Andenken liebt. So wahr Gott mein Zeuge ist, dasselbe soll ihm durch mich nie minder teuer gemacht werden. Ungeachtet der Einfachheit, mit der diese Worte gesprochen wurden, berührten dieselben doch die zartesten Seiten in der Natur des Pfarrers. Sie führten seine Gedanken an Mrs. Armadales Sterbelager zurück. Dort saß der Mann, vor dem sie ihn im Interesse ihres Sohnes gewarnt hatte, ohne ihn zu kennen. Und dieser Mann hatte aus freien Stücken die Verpflichtung auf sich genommen, um ihres Sohnes Willen ihr Geheimnis zu achten. Die Erinnerung an seine eigenen früheren Bemühungen, der Freundschaft ein Ende zu machen, aus der dieser Entschluss entsprang, erhob sich vor seinem Geiste und machte Mr. Brock bittere Vorwürfe. Er reichte Midwinter zum ersten Male die Hand. »Ich danke Ihnen«, sagte er mit Wärme, »in Ihrem Namen und im Namen Ihres Sohnes.« Midwinter legte, ohne etwas zu erwidern, das Bekenntnis offen auf den Tisch. »Ich glaube, alles gesagt zu haben, was zu sagen meine Pflicht war, ehe ich zu den Betrachtungen in Bezug auf diesen Brief überging«, fuhr er fort. »Was Ihnen in meinem Benehmen gegen Sie und Mr. Armadale seltsam erschienen ist, wird sich jetzt leicht von selbst erklären. Sie werden leicht begreifen, dass ich mich der Enthüllung unserer Namensgleichheit nur deshalb enthielt, weil ich meiner Stellung nicht schaden mochte. Wenigstens in Ihrer Meinung, wenn auch nicht in der seinigen, indem ich bekannte, dass ich mich unter einem angenommenen Namen bei Ihnen eingeführt. Und nach allem, was Sie soeben über mein Vagabondenleben und meinen niedrigen Umgang erfahren haben, werden Sie sich kaum über das hartnäckige Schweigen verwundern, das ich zu einer Zeit über mich selber bewahrte, wo ich noch nicht die Verantwortlichkeit fühlte, die meines Vaters Bekenntnis mir auferlegt hat. Wir können, falls Sie es wünschen, ein andermal zu diesen unbedeutenden persönlichen Angelegenheiten zurückkehren. Dieselben dürfen uns nicht von den wichtigeren Dingen abhalten, über die wir entscheiden müssen, ehe sie diesen Ort verlassen. Wir müssen jetzt«, seine Stimme bebte und er wandte plötzlich das Gesicht im Fenster zu, so dass der Fahrer dasselbe nicht sehen konnte, »wir müssen jetzt«, wiederholte er und seine Hand, die den Brief hielt, zitterte sichtlich, »zu dem Morde an Bord des Holzschiffes und der Warnung kommen, die mir aus dem Grabe meines Vaters gefolgt ist.« leise, wie wenn er fürchtete, dass dieselben bis zu Alan dringen könnten, der im anstoßenden Zimmer schlief, las er die letzten fürchterlichen Worte, welche die Feder des Schotten zu Wildbad niedergeschrieben hatte, wie dieselben von den Lippen seines Vaters gekommen waren. »Meide die Witwe des Mannes, den ich getötet habe, falls sie noch am Leben ist. Meide das Mädchen, dessen gottlose Hand den Pfad zu ihrer Heirat ebnete, falls dieses Mädchen noch in ihrem Dienste ist. Und vor allem meide den Mann, dessen Name auch der deinige ist. Beleidige deinen besten Wohltäter, falls der Einfluss dieses Wohltäters euch miteinander in Berührung gebracht hat.« Verlasse das Weib, das dich liebt, falls dieses Weib ein Verbindungslied zwischen ihm und dir ist. Verbirg dich vor ihm unter einem falschen Namen, mögen Gebirge und Meere dich von ihm trennen. Sei undankbar, sei unversöhnlich, sei, ehe du mit jenem Manne unter demselben Dache wohnst oder dieselbe Luft atmest, lieber alles, was deiner besseren Natur am meisten zuwider ist. Lass die beiden Alan Armadale einander nie in dieser Welt begegnen. Nie, nie, nie. Nachdem er diese Zeilen gelesen, schob er, ohne aufzublicken, das Manuskript von sich. Die unglückselige Zurückhaltung, die er vor wenigen Minuten so glücklich zu überwinden angefangen, bemächtigte sich seiner wieder. Seine Augen wurden abermals unstät und seine Stimme sank. Ein Fremder, der seine Geschichte gehört und ihn jetzt gesehen hätte, würde gesagt haben, sein Blick sei falsch, sein Wesen schlecht, er sei Zoll für Zoll der echte Sohn seines Vaters. »Ich wünsche, eine Frage an Sie zu richten«, sagte Mr. Brock seinerseits das Schweigen brechend. »Warum haben Sie soeben jene Stelle in dem Briefe Ihres Vaters gelesen?« »Um mich zu zwingen, die Wahrheit zu reden«, war die Antwort. »Ehe Sie mir gestatten, Mr. Armadales Freund zu sein, müssen Sie wissen, wie viel mir von meinem Vater anhaftet. Ich erhielt meinen Brief gestern früh und von einer geheimen Ahnung ergriffen, ging ich allein nach dem Meeresstrande hinunter, ehe ich das Siegel brach. Glauben Sie, dass die Toten in die Welt zurückkehren können, in der sie einst gelebt haben?« »Ich glaube, dass mein Vater in diesem hellen Morgenlichte beim Glanze jenes funkelnden Sonnenscheins und dem Gebrüll der freudig rauschenden Meereswogen zu mir kam und mich beobachtete, während ich las. Als ich zu den Worten kam, die ich Ihnen soeben vorlas und als ich wusste, dass das Ende, welches er in seiner Sterbestunde befürchtet hatte, wirklich gekommen war, da fühlte ich, wie mich dasselbe Grausen beschlich, das auch ihn in seinen letzten Augenblicken ergriffen hatte. Ich kämpfte gegen mich selber, wie er es von mir verlangte, und versuchte, alles zu sein, was meiner besseren Natur am meisten zuwider war. Ich versuchte, ohne dem Mitleid Raum zu geben, darüber nachzudenken, auf welchem Wege ich es dahin bringen könnte, dass Meere und Berge mich von dem Manne trennen, der meinen Namen führt. Es vergingen viele Stunden, ehe ich es über mich vermochte, zurückzukehren und mich der Gefahr eines Begegnens mit Alan Armadale in diesem Hause auszusetzen. Als ich endlich zurückkam und er mir auf der Treppe begegnete, war mir's, als blickte ich ihm ins Gesicht, wie mein Vater dem Seinigen ins Gesicht geblickt, als die Kajütentür sich zwischen ihnen geschlossen hatte. »Ziehen Sie Ihre eigenen Schlüsse, Sir. Sagen Sie, wenn Sie wollen, dass ich meines Vaters heidnischen Aberglauben an ein Schicksal geerbt habe. Ich will dies nicht bestreiten. Ich will es nicht leugnen, dass während des ganzen gestrigen Tages sein Aberglaube auch der meinige war. Die Nacht war hereingebrochen, ehe ich den Weg zu ruhigeren und besseren Gedanken finden konnte.« Aber ich fand denselben endlich. Sie dürfen es mir als etwas anrechnen, dass ich mich endlich von dem Einflusse dieses fürchterlichen Briefes freimachte. Wissen Sie, was mir dazu behülflich war? Vernunftgründe? Mit Vernunftgründen vermag ich nichts, wider meine Gefühle auszurichten. Beruhigten Sie Ihr Gemüt durch Gebet? Ich war nicht in einem Zustande, um zu beten. Und dennoch führte sie etwas zu dem besseren Gefühle und der richtigeren Ansicht? Ja, etwas. Was war es? Meine Liebe zu Alan Armadale. Indem er diese Antwort gab, warf er einen zweifelhaften, fast furchtsamen Blick auf Mr. Brock und kehrte, plötzlich vom Tische aufstehend, an den Fenstersitz zurück. »Habe ich nicht das Recht, in dieser Weise von ihm zu reden?« frug er, dem Pfarrer sein Gesicht verbergend. »Kenne ich ihn noch nicht lange genug? Habe ich noch nicht genug für ihn getan? Erinnern Sie sich, welcher Art meine Erinnerungen von anderen Leuten waren, als er mir zuerst seine Hand entgegenstreckte, als ich zum ersten Male in meinem Krankenzimmer seine Stimme hörte? Welcher Art waren von meiner Kindheit an meine Erfahrungen in Bezug auf Fremde gewesen? Ich hatte dieselben nur als Menschen kennengelernt, die ihre Hände erhoben, um mir zu drohen oder mich zu schlagen. Aber seine Hand glättete das Kissen unter meinem Haupte und klopfte mich sanft auf die Schulter und reichte mir Speise und Trank. Was waren meine Erfahrungen von anderer Leute Stimmen, als ich selbst zum Manne herangewachsen war? Ich hatte nur Stimmen gekannt, welche meiner spotteten, die mir fluchten, Stimmen, die schmachvolles Misstrauen gegen mich ausstreuten. Seine Stimme dagegen sprach zu mir: »Frohen Mut, Midwinter, wir wollen Sie bald wieder auf die Beine bringen. In einer Woche werden Sie kräftig genug sein, um in unseren hübschen Alleen von Somersetshire mit mir spazieren zu fahren.« »Erinnern Sie sich des Zigeunerprügels, erinnern Sie sich jener Teufel, die über mich lachten, als ich meinen kleinen toten Hund im Arme tragend an Ihrem Fenster vorüberging?« »Erinnern Sie sich des Herrn, der mich auf seinem Sterbebette um meinen Monatslohn betrog? Und dann fragen Sie Ihr eigenes Herz, ob der elende Wicht, den Alan Armadale als seinen Freund und seinesgleichen behandelt, zu viel gesagt hat, wenn er sagt, dass er ihn liebt? Ich liebe ihn. Es muss heraus. Ich kann es nicht unterdrücken. Ich liebe den Boden, den sein Fuß berührt. Ich würde mein Leben hingeben, ja, dieses Leben, das mir jetzt kostbar ist, seitdem seine Güte dasselbe glücklich gemacht hat. Ich sage Ihnen, ich würde mein Leben...« Die letzten Worte erstarben auf seinen Lippen. Eine heftige, krampfhafte Leidenschaft überwältigte ihn. Er streckte seine Hand mit einer wilden, flehenden Gebärde gegen Mr. Brock aus. Sein Haupt sank auf das Fensterbrett und er brach in Tränen aus. Ende von Abschnitt 17. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 2. Oktober 2023.